Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Lisa, ich bin's, Kerstin. Du besuchst mich doch am Samstag. Meine Eltern sind am Wochenende nicht da. Kannst du über Nacht bleiben? Dann bin ich nicht so allein. Ich habe ein Bett für dich in meinem Zimmer. Wir lesen Comics, hören CDs, spielen etwas oder sehen fern. Solange wir wollen. Wunderbar. Bis Samstag also. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Lisa, ich bin's, Kerstin. Du besuchst mich doch am Samstag. Meine Eltern sind am Wochenende nicht da. Kannst du über Nacht bleiben? Dann bin ich nicht so allein. Ich habe ein Bett für dich in meinem Zimmer. Wir lesen Comics, hören CDs, spielen etwas oder sehen fern. Solange wir wollen. Wunderbar. Bis Samstag also.